Nach seiner Flucht aus den Bleikammern und seiner Verbannung aus Venedig ist er ständig unterwegs. In Mailand hat er sich von einem englischen Major einen leichten, gut gefederten Reisewagen und zwei kräftige Füchse gekauft. Und in diesem Wagen, hinter diesen Pferden, spielt sich nun sein Leben ab. Hier schläft er, hier nimmt er seine Mahlzeiten ein, hier empfängt er Damenbesuche. Ja, gelegentlich wäscht er sich sogar sein in allen größeren Städten Europas berühmtes, lockiges, braunes Haar in dem Wagen, der mit seinen steifen Leinenvorhängen und den schwarzen Lederpolstern nun seine Heimat ist. Aber er ist noch kein alter Mann, gesund, wenn auch leicht ermüdet und in den Vorzimmern, wenn er sich übernächtigt, präsentiert. Ich bin Giacomo Casanova von St. Gall aus Venedig. Gelehrter aus Neigung und unabhängig aus Gewohnheit. Ich reise zu meinem Vergnügen. Ich bin reich genug. Ich muss keinen um etwas bitten. Ich bitte, von der Frau Baronin empfangen zu werden. Die Frau Baronin bedauert, aber sie hat nicht die Ehre, mit einem Signor Casanova bekannt zu sein. Dummkopf. Hast du ihr das Empfehlungsschreiben des Grafen Bonafede nicht überreicht? Ja, aber den kennt sie auch nicht. Dann frag sie, ob sie meine Bekanntschaft nicht trotzdem machen will. Sag ihr, dass ich geistreich bin. Sag ihr, dass meine Konversation in ganz Europa. Also? Die Frau Baronin bedauert, doch sie hat einen Mann, mit dem sie sich unterhält. Wenn er in seinem gut gefederten Wagen früher weite Kreise um seine Heimatstadt Venedig beschrieben hatte, so hat er nun das Bedürfnis, engere Kreise zu ziehen. Er will der Heimat nahe sein, Bologna. Beim Advokaten Foscarini, der im Rufe steht, gute Beziehungen zu den Inquisitoren von Venedig. Sag dem Advokaten, ich bin zwar ein freier Mann, aber ich bin nun 4 Tage ohne Unterbrechung gefahren, mein Kutscher und ich. Ich bin müde und hungrig und kenne sonst niemanden hier. Und dass es inzwischen auch dunkel ist und wir nicht weiter können. Und die Begegnung ist sehr wichtig. Für wen? Für mich. Also? Der Herr Advokat lässt dem Herrn Casanova sagen, dass er nicht zu Hause ist. Aber ich kann ihn ja hören. Das ist der Herr Bruder von dem Herrn Advokaten. Sodass Casanova, als er Bologna wieder verlässt, sich schwört, die Unwürdigkeit, die er hier erdulden musste. Alles festhalten. Alles niederschreiben. Alles veröffentlichen. Es war in Florenz, als er zum ersten Mal einen Rock trug, der unter den Achseln Schwämme hatte. Denn er kam immer öfter ins Schwitzen, wenn er... Ich bin Casanova. Ich bin ein... Da Casanova, was nun immer deutlicher wird, ein Bedürfnis nach Ruhe hat, setzt er sich in Ferrara im nächsten Vorzimmer auf den nächsten Stuhl. Pardon. Wie? Der Stuhl. Ja? Auf dem Sie sitzen. Was ist damit? Er wird im Salon gebraucht. Dies ist ein Beispiel, wie man ihn nun immer vor den Kopf stößt. Er darf nicht mehr in alle Räume. Man will ihn nicht mehr überall sehen. Zwar streckt er immer zu seine Hände aus. Doch nicht alle wollen die Hände. Da will er... Bleich wie ein Pierrot, natürlich gleich nach Padua weiter. Weiter! Weiter, weiter! Brrr. Es geht nicht, Herr. Wir stecken fest. Stecken fest? In einem, Vergebung, Leichenzug. Umkehren! Sofort umkehren! Es ist zu eng. Hier kann ich nicht. Wir stecken fest. Wir müssen mit. Wohin? Zum Friedhof. Welchen ihr euch so denken müsst. Mitten im Tod, noch am Leben, sieht Casanova, dessen Sterblichkeit ja nicht bewiesen ist, zumal er auch noch einiges vorhat, hohe Pinien und dunkle Zypressen. Schnell springt er aus seiner Kutsche heraus. Und da zwischen lauernden Gestalten, engelhaftem, schon verklärtem, aus Stein. Meine Herren, ich bin Casanova, ein Gelehrter, unabhängig. Und so, wie du bist, waren wir einst auch. Meine Herren, ein Missverständnis. Ich wollte nach Padua. Nur durch ein Versehen meines Kutschers, dieses Dummkopfs hier. Mir genügt es, der zu sein, der ich bin. Wie komme ich hier wieder raus? Auch wir Steine wollen immer Steine sein, bis wir zu Staub zerfallen. Meine Herren, aber ich bin für den Friedhof nicht geschaffen. Wir alle drei sind schon dabei, uns zu verändern. Nein, nicht verändern. So dass er, kaum dass er die Gräber und den Friedhof hinter sich gelassen hat, leben, leben, leben, denkt. Eine Frau also, etwas Kicherndes und Warmes und Festes. Eine junge Witwe vielleicht. Was es hierher geben müsste und was, wie er, des Trosts bedürfte. Und da läuft er auch schon hinter einer Frau her, eine kleine adrette Person, die auch wirklich schwarz gekleidet ist. Madame, warten Sie doch. Madame. Giacomo. Mutter. Ach, Sie sind es. Ja, ich bin es. Aber was? Komm, gehen wir auf mein Zimmer. Und nun das Gespräch, wie es an diesem Herbstnachmittag, an dem Casanova nach Padua wollte, stattdessen aber auf den Friedhof geriet, in dem engen, dumpfen und niedrigen Zimmer der Mutter in dem Gasthof zum standhaften Heiligen in Ferrara mit der Mutter geführt worden ist. Welche er nun schon Jahre, ja, Jahrzehnte lang nicht mehr gesehen hat, um ehrlich zu sein, er hatte gar nicht mehr mit ihr gerechnet. Er hielt sie nämlich für tot. Er dachte, sie sei vor rund 30 Jahren in Dresden an den Pocken gestorben. Setz dich, Giacomo. Du bist ja ganz außer Atem. Die Überraschung. Wie kommen Sie denn so plötzlich nach Ferrara? Durch Zufall. Also genau wie ich. Ja, aber durch einen anderen. Das stimmt. Wenn man darüber nachdenkt, handelt es sich bei meinem Zufall nämlich um eine Reihe von verknüpften Notwendigkeiten. Und eigentlich bin ich notwendig hier. Und was glaubst du, warum ich hier bin? Etwa weniger verknüpft? Ach, Mutter. Was willst du? Mich umarmen? Nein, sei nicht albern. Du bist ja auch ganz verschwitzt und wie schwer du geworden bist. Du kriegst ja kaum noch Luft. Du scheinst mir in keiner guten Verfassung. Sie wohnen so hoch, Mama, für so eine... Alte Frau, du kannst das ruhig aussprechen, was du denkst. Ich weiß es ja sowieso. Hör das Herz. Alle Herzen, auch deins, sind Maschinen, wie mir kürzlich ein Apotheker erklärt hat, nur dass diese Maschinen Äderchen und Zähnchen statt Kolben und Räder haben. Deine Herzmaschine ist in keinem guten Zustand, Giacomo. Du hast sie verkommen lassen. Ein bisschen frische Luft. Ja, mach das Fenster auf. Und jetzt bist du enttäuscht. Du dachtest, ich sei eine junge, schöne Frau, als du mir nachgegangen bist. An der du dich schnell erfrischen kannst, während deine Pferde saufen. Mutter. Wie ich höre, sollst du dich ja zu einem großen Kenner unseres Geschlechts entwickelt haben. Ja? Zieh mir die Handschuhe aus. Ja, das sind sehr alte Hände. Immer Schmatze, Schmatze, Schmatze. Solche alten Hände hast du wohl dein Lebtag noch nicht geküsst. Schluss jetzt. Das muss genügen. Du weinst? Es ist die Überraschung. Mama, nach diesen vielen Jahren. Weißt du, wie viele es sind? Auch das hast du also vergessen. Es sind 33 Jahre, dass du mich nicht gesehen hast, Giacomo. 33 Jahre. Ich habe sie nicht vergessen. Ich habe die Jahre gezählt. Mutter. Aber du hast dein Lebtag nicht nach mir gefragt. Und zuletzt hast du dann nicht einmal mehr an mich gedacht. Weil du immer so viele andere Frauen im Kopf hattest. Und als ich mich dann trotzdem noch mal bemerkbar machte, da hast du mich einfach umgebracht. Wenn auch bloß in deinem Kopf. Du hast dir einfach eingeredet, dass sie tot ist, die alte Frau, und hast sie in deinen Gedanken dann auch gleich begraben. Damit du nicht mehr an sie denken musstest. Das ist dir zu viel gewesen. Und nun weinst du, weil du ein schlechtes Gewissen hast und bist überrascht. Mutter. Na, ich bin nicht tot. Ich wollte mich erst noch einmal mit dir unterhalten, ehe ich sterbe. Und setzt sich auf ein winziges Kanapee, und weil sie so klein und mager geworden ist, glaubt er, sie müsse frieren, und will ihr eine Decke, die er zufällig auf dem Fensterbrett gefunden hat, über den Schoß. Was soll das? Habe ich dir nicht gesagt, dass ich noch nicht tot bin? Hier, halte mir lieber den Knäuel. Sie wollen jetzt stricken? Ja, ein Hemd. Wundert dich das vielleicht? Wenn ich es jetzt nicht noch schnell stricke, wer strickt es dann? Ich will nicht mit leeren Händen kommen. Wohin, Mama? Also, Giacomo, was hast du mir zu sagen nach diesen vielen Jahren? Ich höre. Sie sind noch eine sehr schöne Frau, Mama. Sie haben noch sehr schöne Augen. Ja, das hat man mir auch gesagt, dass du den Frauen immer Komplimente machst und ihnen sagst, was sie gerne hören, weil du denkst, dass du damit bei ihnen schneller an dein Ziel kommst. Du selbst bist ja leider nicht mehr so jung, wie ich mir dich immer vorgestellt habe. Nun, ich bin ja jetzt auch... Ich weiß, wie alt du bist. Du siehst aber noch älter aus. Viel älter. Weil du dich nicht gerade hältst. Bei deiner Größe muss sich ein Mann gerade halten. Es ist, weil ich... Die Sorgen drücken dich? Ja. Also darüber sprechen wir später. Auf jeden Fall solltest du dich gerade halten, sonst hast du in einem Jahr einen Buckel. Dann läuft man dir auf der Straße nach, um dich anzufassen, weil das angeblich Glück bringt. Aber ich zweifle dran. Und was ist aus deinem schönen Haar geworden? Oben bist du ja schon ganz kahl. Hast du sie alle auf einmal verloren oder nach und nach? Nach und nach. Und was tust du dagegen? Also ich hoffe, dass du nicht einfach zuschaust, sondern etwas dagegen tust. Ich habe verschiedene Mittel. Greifst du dir damit den Schädel ein? Ich nehme sie ein. Du schluckst sie? Ja. Und wie schmecken sie? Abscheulich. Abscheulich. Und wahrscheinlich sind es nicht einmal die richtigen. Denn offenbar helfen tun sie nicht. Hör zu, falls ich es nicht vergesse, werde ich dir dann mein Mittel geben. Das hilft. Ich benutze es jetzt seit 20 Jahren. Schau mal nah an, wie dicht es noch ist. Ja, ja, es ist noch dicht. Fass es ruhig an, damit du mir nicht einmal vorwirfst, ich hätte dich beschwindelt. Ja, Sie haben noch ein beneidenswert dichtes... Sie sind doch meine Mutter, nicht? Doch. Ich bin deine Mutter. Darf ich Sie aus der Nähe? Nein. Ich habe Sie ja nur gefragt, ob Sie meine Mutter sind, weil Sie sich so verändert haben. Und weil damals in Dresden. Sie erinnern sich. Ja. Ein paar sind gestorben. Ich erinnere mich noch, wie die Nachricht kam, dass auch Sie... Ja, aber die war gefälscht. Eigenartig. Wer sollte so eine schreckliche Nachricht denn fälschen? Was weiß ich. Feinde hat man immer. Außerdem liegt die Sache nun schon so lange zurück, dass es gar nicht mehr lohnt, jetzt noch lange davon zu reden. Ja, aber damals hat es mich doch sehr... Überrascht? Erschüttert. Erschüttert. Nun, du bist ja bald darüber hinweggekommen, wie man mir erzählt hat. Und nun zeige mir deine Zähne. Oh Gott, Mama. Zähne hast du also auch nicht mehr viel. Deshalb sind deine Wangen so eingefallen, obwohl du sonst so fett bist. Na, zeig mir deine Zähne schon, mach deinen Mund schon auf. Ja, das ist schlimm. Aber das überrascht mich nicht. Schon vor 2 Jahren in Wien, als ich dich sah, habe ich mir gedacht, dass du Schwierigkeiten hast mit deinem Gebiss. Sie haben mich vor 2 Jahren in Wien gesehen? Ja, und mir fiel schon damals auf, dass du kaum mehr lachtest. Stattdessen hattest du dir ein Grinsen angewöhnt, das keinem Freude machen konnte. Weil man diese Stumme nicht sehen sollte, nicht? Aber da kann ich dir auch nicht helfen. Ach, Mama, ich lache ja nicht nur nicht, weil ich nicht mehr viele Zähne habe. Die unteren fehlen fast alle. Sondern es gibt noch andere, furchtbarere Gründe, weswegen ich so wenig lache. Die erzählst du mir später, als ich dich in Wien gesehen habe. Aber wieso haben Sie mich denn in Wien? Ja, du hast mich nicht gesehen. Es war beim Fürsten Kaunitz. Man hatte dich wieder einmal ausgewiesen samt deinem kleinen Wagen. Und da hast du ihm eine von deinen berühmten Bittschriften überreichen wollen, in denen du dich immer als ein Insekt, das zertreten werden soll, darstellst. Auf was für Einfälle du doch kommst. Aber Kaunitz hat dich warten lassen und nebenan diniert. Und da ist das Insekt, das angeblich zertreten werden sollte, zornig geworden und weggelaufen. Weißt du, dass ich damals hinter der spanischen Wand gesessen und mit ihm diniert habe? Von silbernen Tellern, wie das bei ihm so üblich ist. Ich hatte mir sogar überlegt, ob ich nicht ein gutes Wort für dich einlegen sollte. Aber es ging da nicht. Und am nächsten Morgen musste ich weiter, da hatte ich dann andere Sorgen. Hat er die Bittschrift damals angenommen? Er hat sie abgelehnt. Also hast du auch weiter müssen? Ja. Jedenfalls sind wir einander an jenem Abend für kurze Zeit sehr nahe gewesen, wenn auch hinter einer Wand. Und wenn wir dann auch weiter mussten, haben wir doch eine Zeit lang sozusagen dieselbe Luft geatmet und hätten uns auch fast gesehen, so wie wir einander vor 5 Jahren in Florenz ja auch sehr nahe gewesen sind. Doch auch da hast du mich nicht gesehen. Wahrscheinlich sind deine Augen auch nicht mehr die alten. Du solltest dir ein paar Augengläser machen lassen. Daran hatte ich auch gedacht. Hör zu. Ich muss nun bald weiter und unser Gespräch war bis jetzt noch nicht sehr ergiebig. Aber da es der Zufall oder die allgemeine Verknüpfung nun einmal gewollt hat, dass wir uns noch einmal begegnen. Und da es nicht wahrscheinlich ist, dass wir uns noch ein weiteres Mal begegnen, solltest du mir erst schnell noch ein paar Fragen beantworten, die ich mir schon vor langer Zeit einmal zurechtgelegt habe und seitdem ständig mit mir herumtrage. Jede Mutter möchte natürlich gerne wissen, was am Ende dann aus dem Menschen geworden ist, dem sie das Leben geschenkt hat. Besonders, wenn es ihr einziger Sohn ist. Sie möchte wissen, was dieser einzige Sohn, nachdem sie sich schon so viel Mühe mit ihm gegeben hat, mit seinem Leben denn nun eigentlich angefangen hat. Also schnell, Giacomo, sag mir, was hast du mit deinem Leben angefangen? Oh Gott, was soll ich Ihnen da antworten? Und in Eile sind Sie auch. Sag mir das Große, Giacomo. Für die Kleinigkeiten habe ich keine Zeit. Sag mir, was du mit deinem Leben im Großen gemacht hast und ob du manchmal glücklich bist. Ob ich... Glücklich bist du also nicht. Was hast du gemacht mit deinem Leben? Ich bin den Bleikammern entronnen. Das weiß ich, und sonst? Also, hast du nichts gemacht mit deinem Leben? Also bist du tatsächlich der oberflächliche und frivole Mensch geworden, wie mir die Leute sagen und wie ich immer gefürchtet habe? Dabei hattest du als Kind so wunderschöne Augen. Und was für einen Kopf du gehabt hast, denn du den Kopf, den du einmal gehabt hast, doch bloß selber sehen könntest. Da wüsstest du jetzt, wovon ich rede. Einen Kopf, wie es allerhöchstens einen unter Tausenden gibt. Wie glücklich bin ich damals gewesen, dass gerade mein Sohn diesen Kopf haben sollte. Und was hast du gemacht mit dem Kopf? Aber verstehen Sie doch, Maman. Nachdem ich den Bleikammern entronnen war, bin ich ständig auf der Flucht gewesen. Das ist keine Entschuldigung. Auf der Flucht sind wir alle. Aber ich ganz besonders. Was glauben Sie? Ich habe meine Kutsche seitdem ja kaum verlassen. Wenn Sie glauben, das ist bequem. Doch scheint es, als ob man mich in keinem Land und in keiner Stadt haben will. Das wird seine Gründe haben. Und auch zu den Menschen. Schauen Sie, ich weiß nicht, liegt es an mir? Aber auch zu den Menschen habe ich immer nur sehr flüchtige Beziehungen. Du willst sagen, zu den Frauen? Zu den Menschen. Und warum hast du so viele Frauen? Aus Verzweiflung. Worüber? Über mich. Und warum bist du so verzweifelt? Wie kannst du bei dem Kopf, den ich dir gegeben habe, so verzweifelt sein? Dann stimmt es also, was ich über dich gehört habe. Schäm dich. Kein Wunder, dass sie danach immer zu mir kommen, um sich zu beklagen und auszuweinen. Ich weiß dann nie, was ich den armen Dingern sagen soll, wenn du sie verlassen oder verraten hast. Sie kommen zu euch? Zu wem sonst? Mir schütten sie dann immer ihr Herz aus. Mir sagen sie, was du mit ihnen treibst. Mama, ich richte mich an ihnen auf. Du erniedrigst sie. Aber man erniedrigt mich ja auch. Ganz zerkratzt und zerschunden kommen sie. Ich kralle mich in sie ein. Und diese Bisse. Aus Verzweiflung, Mama. Und ich kann dann nicht schlafen. Während du deine Nächte deinen Gelüsten widmest, liege ich in meinem Bett und sage mir, das also ist aus ihm geworden. Ein Ferkel. Mama. Jawohl, ein Ferkel. Aber Mama, ich bin auch ein Dichter. Was bist du? Jawohl. Doch kaum, dass er das ausgesprochen hat, bereute er es sofort wieder, da ihm die Mutter mit ihrer großen Skepsis ja wahrscheinlich doch nicht glaubt. Auch wird er ihr die Sache nun erklären müssen, obwohl er sie selber nicht ganz versteht. Schau, sagt er und breitet die Arme aus und versucht ihr klarzumachen, dass es in seinem Fall überhaupt ein Irrtum sei, er müsse Komödien. Du und Komödien, dass ich nicht lache. Oder meinetwegen Memoiren schreiben, um... Um doppelt zu genießen. Ich sage ja, ein Ferkel. Also, ein Irrtum anzunehmen, er, Casanova, müsse etwas verfassen oder dichten oder auf die Bühne oder aufs Papier bringen, um ein Dichter zu sein. Für ihn habe es, um ein Dichter zu sein, bis jetzt immer genügt, in jedem Augenblick die Unwirklichkeit seiner Existenz ganz zu empfinden. Die Kluft zwischen der Kunst und dem Leben sei in seiner Person bis vor kurzem überwunden und aufgehoben und geschlossen gewesen, insofern er bis in die Falten seiner Hemden hinein die Kunst selbst gewesen sei. Alles, was er täte oder getan habe, sei also, wenigstens bis vor kurzem, poetisch gewesen. Doch inzwischen, er wisse noch nicht warum, habe sich nach und nach etwas anderes, er wisse noch nicht was, in den Vordergrund gedrängt, so dass ihm das Poetische nun immer schwerer fiele und ihm von der Poesie nun bald... Ich kann da nicht schlafen, während du deine Nächte mit deinen Kunststückchen... Aber wie wissen Sie denn, was ich nachts... Was du treibst. Geh doch ans Fenster, schau doch hinaus... Na? Das ist ja der Hinterhof vom standhaften Heiligen, wo ich abgestiegen bin. Da ist ja auch meine Kutsche. Ganz richtig. Das ist der Hinterhof, in dem du nun schon 3 Tage lang, wahrscheinlich um die Zimmermiete zu sparen, deine Kutsche stehen hast. Direkt unter meinem Fenster. Und immer, wenn ich ans Fenster trete, um etwas Luft zu schöpfen, fällt mein Blick genau auf das Kutschenbett, in das du letzte Nacht die junge Porcini gelockt hast, mit der du dich dann ganz schamlos... Aber Mama, sie ist ja gar nicht gekommen. Lüg mich nicht an. Ich habe sie ja mit eigenen Augen in deine Kutsche kriechen sehen. Aber Mama, da ist es ja schon morgen gewesen, als sie dann gekommen ist. Und deren Dienst, ob nun für die Nacht oder für den Morgen, du dann auch noch bezahlt hast. Wahrscheinlich auch noch viel zu teuer. Während deiner armen Mutter nun schon seit Jahren das Geld fehlt, um sich auch nur ein kleines Glas Limonade zu leisten. Und dann habe ich mir auch noch mit ansehen müssen, was du mit ihr getrieben hast, du Tier. Aber Mama. Ruft Casanova und gerät immer mehr ins Schwitzen. Ja, wirklich. Es wäre nun an der Zeit, dass er an seine Schwämme dächte, die er ja nun Gott sei Dank unter den Achseln trägt, welche sich unter den Fragen, aber auch unter den Antworten der Mutter wahrscheinlich schon ganz vollgesogen haben, so dass er seine Worte nun schon längst nicht mehr mit den üblichen eleganten und ausdrucksvollen Bewegungen begleiten kann. Ja, vor lauter Angst, er könne die angesammelten Säfte vor den Augen der Mutter verspritzen, wagt er die Arme schon kaum mehr zu heben. Und wie soll er sich rechtfertigen können, wenn er dabei die Arme nicht heben darf? Aber Maman, Sie täuschen sich. Sie hat mir ja nichts gewährt. Sie hat mich ja nur ausgelacht. Seit längerer Zeit schon. Sobald ich eludiere, weichen mir die Frauen. Lüg nicht. Die Signorina Lepi hast du erst im Mai defloriert. Aber die hatte ja einen Buckel. Aber die hat ja sonst keiner gewollt. Aber da hatte ja weder ich noch sie irgendwelche Illusionen. 7 Hemden hast du dabei durchgeschwitzt. Aber woher? Und ich war immer so stolz auf dich. Und worauf soll ich jetzt stolz sein? Du warst so ein großer, so ein schöner Sohn. Und was ist aus dir geworden? Verzeih mir, Mutter. Verzeih. Aber ich bin manchmal so traurig, so verzweifelt. Und da will ich mich dann ablenken, stärken. Auch aus Florenz, das werden Sie noch nicht wissen, hat man mich nun ausgewiesen. Warum? Schulden. Wie vor 5 Jahren in Rom. Da hat man dich auch ausgewiesen wegen Schulden. Aber vorher im Theater, in der Loge, schäm dich. Da hast du dir gleich 2 Frauen kommen lassen, die Signorina Borghello und die Signorina Alfani. Aber waren Sie denn auch in Rom? Selbstverständlich war ich auch in Rom. Ja, da kannst du ruhig staunen. Was glaubst du, wie ich damals gestaunt habe? Ich habe meinen Augen erst gar nicht getraut, als ich dich in deinem Alter plötzlich mit so vielen jungen Frauen in deiner Loge sah. Eigentlich hatte ich ja damals schon mit dir reden wollen. Doch nach allem, was ich dann gesehen habe, ist mir die Lust vergangen. Aber wie haben Sie es denn sehen können? Was für eine Frage. Ich stand ja oben auf der Bühne. Ich habe ja von der Bühne aus direkt in deine Loge geschaut. Aber die Loge ist ja viel höher als die Bühne. Eben. Und überhaupt, was hatten Sie in Rom denn auf der Bühne zu suchen? Sind Sie denn jetzt Schauspielerin? Jetzt bin ich nur noch Figurantin. Aber früher war ich einmal Schauspielerin. Sogar Tänzerin bin ich einmal gewesen. Hier? Denn wahrscheinlich glaubst du mir ja doch nicht. Und bückt sich und zieht rasch ihren schwarzen Rock, unter dem noch viele andere, auch weiße, ja sogar rote und grüne Röcke verborgen sind, viel zu weit, nämlich bis übers Knie nach oben, sodass er ihre mageren, für so eine alte Frau aber wahrscheinlich eben doch noch recht ansehnlichen Beine sehen kann, an denen sich, wie er sieht, die schwarzen Strümpfe ganz verzogen haben und den dicken Wülsten schlaff herunterhängen. Gott, denkt er, warum zeigt sie mir denn das? Denn das ist wirklich das Allerletzte, was ein Mann in seinem Zustand gerne sehen will. Und dann macht die Mutter nicht einmal Anstalten, die Strümpfe wieder zurechtzuziehen, sondern lässt sie einfach hängen. Sie will dir zeigen, wie sehr du sie vernachlässigt hast, denkt Casanova, und will sich schon bücken, um wenigstens diesen Vorwurf aus der Welt zu schaffen und der Mutter, wenn er sonst schon so wenig für sie tut, wenigstens die Strümpfe hochzuziehen. Aber da graust ihm plötzlich vor ihren dürren Beinen, sodass er sich dann doch nicht bückt, sondern alles hängen lässt und von den Wülsten einfach wegschaut. Und als ich diese armen Beine da nicht mehr hoch genug werfen konnte, ja, schau sie dir wenigstens an. Da bin ich dann aus lauter Verzweiflung Sängerin geworden. Und damit du mir auch das glaubst und nicht etwa meinst, hier wird nur gedichtet. Ah, ah, adio Roma. Na, was sagst du? hast du meiner Stimme angehört, wie gut sie einmal war? Ach, lassen wir das, Mama. Und warum willst du nicht zugeben, dass ich gut singe? Kannst du es etwa besser? Was will sie bloß von mir denn, Casanova? Will sie etwa, dass ich auch singe? Und da er sich bis jetzt eigentlich immer für einen ganz leidlichen Sänger gehalten hat, der viele wirkliche Sängerinnen unter seinen Geliebten gezählt und viele Stunden, wenn auch nur hinter der Bühne, mit ihnen singend verbracht hat, ist er schon drauf und dran, gleichfalls den Mund zu öffnen und seiner Mutter unter dem dazugehörigen Ausbreiten der Arme ein altes Kutscherlied, das er einmal in Sardinien gehört und immer gern gesungen hat, vorzusingen. Aber dann sagt er sich, dass er bei der gereizten Stimmung, in der sie ist, mit seinem Gesang und wenn er den Mund noch so weit aufreißen würde, gewiss nicht vor ihr bestehen könnte. Sodass er seine schon ausgebreiteten Arme wieder zurücknimmt und in seinen Schoß hineinlegt. Nein. Ich muss ja auch nicht singen können. Ich bin Dichter, nicht Kastrat. Und ich war eine angesehene Sängerin. Wie kannst du das vergleichen? Ah, ah, adio, Roma. Hörst du? So singe ich noch heute. Da kannst du dir ja vorstellen, wie ich früher einmal gesungen haben muss. Dann hat meine Stimme leider nachgelassen. Wahrscheinlich aus Kummer über dich. Und was haben Sie dargestellt an jenem Abend in Rom? Ich war natürlich die Frau des reichen Geizhalses Pozzi. Ach ja, ich erinnere mich jetzt. Sie trugen ein blaues Kleid. Nein, ich trug ein grünes. Nicht einmal das hast du dir merken können. Aber das wundert mich gar nicht. Wahrscheinlich warst du in deiner Loge mit der Garderobe der Damen viel zu beschäftigt, als dass du auf deine alte Mutter hättest achten können, die an diesem Abend ganz vorn an die Rampe getreten ist und sich buchstäblich, wie wir Schauspieler sagen, die Seele aus dem Leib gespielt hat. Ganz allein für dich. Und dabei, obwohl das streng verboten ist, die ganze Zeit zu deiner Loge hinübergeschaut und dir Kusshände zugeworfen hat und du hast mich nicht einmal bemerkt. Aber natürlich habe ich sie bemerkt. Ich erinnere mich jetzt ganz genau. Doch wenn ich Ihnen die Wahrheit sagen soll, so sind Sie doch eine eher mittelmäßige Schauspielerin. Jetzt, wo wir uns durch Zufall wiedergesehen haben, kann ich es Ihnen ja sagen. Ich möchte nicht, dass Sie noch auftreten und dazu noch als Figurantin. Ob ich nun eine gute oder eine schlechte Schauspielerin bin, kannst du nicht beurteilen. Vielleicht verstehst du etwas von Frauen, ich zweifle daran. Aber von Kunst, wenn du auch immer davon redest, verstehst du offensichtlich nichts. Sonst wüsstest du, dass das eine durchaus respektable Rolle ist, in der ich damals aufgetreten bin. Vielleicht die respektabelste im ganzen Stück. Wenn ich in allen Stücken alle 6 Anträge, die man mir in den 5 Akten gemacht hat, habe ich abgelehnt und damit auf viel Geld verzichtet. Und jetzt gib mir den Knäuel. Maman, ich möchte nicht, dass Sie noch auftreten. Ich möchte nicht, dass Sie sich noch, und sei es auch in einer sogenannten respektablen Rolle, auf der Bühne sehen lassen. Was ist das denn überhaupt für ein Theater? Was wird das schon für ein Theater sein? Ein altes und ehrwürdiges italienisches Wandertheater natürlich, das nur in den besten Häusern spielt. Ein italienisches Wandertheater. Aber das sind ja die Allerschlimmsten. Die sind ja in ganz Europa berüchtigt wegen ihrer üblen Sitten. Unsinn. Es wird da viel übertrieben, besonders von Leuten wie dir. Aber ich sehe schon, dass man mit dir über Kunst gar nicht reden kann, weil du Vorurteile hast. Nun, vielleicht hast du wenigstens geschickte Hände. Und kannst mir bei etwas Praktischem helfen. Vielleicht kannst du meinen Koffer schließen, da drüben an der Wand. Was haben Sie denn in dem Koffer? Das geht dich nichts an. Schwarze Spitzen. Schau an. Wozu brauchen Sie denn noch diese feinen und teuren Spitzen? In Ihrem Alter. Wir sind beide nicht mehr jung. Maman, ich will jetzt eine Antwort. Wozu brauchen Sie in Ihrem Alter noch diese Spitzen? Ach, du, mit deinen vielen Fragen. Wozu werde ich sie schon brauchen? Ich habe ein paar junge Schauspielerinnen unter meine Fittiche genommen, die ich in ihr Handwerk einweise. Das ist zwar anstrengend und bringt auch kaum mehr als ein paar Groschen, aber von etwas muss ich ja leben. Ach, was weißt denn du? Du bist ja ein Mann und dazu auch noch ein Künstler, der mit der Wirklichkeit ja bekanntlich nicht viel zu tun hat. Während das Leben einer Frau, die für eine Künstlerin ja auch schon viel zu alt ist, ja ganz anders ist, als ihr Männer euch immer vorstellt. Unser Leben ist ja so, so. Zum Beispiel dieses ewige Reisen. Eine Frau in meinem Alter verträgt diese Reisen einfach nicht. Ankommen, auspacken, in ein fremdes Zimmer gehen, aber kaum, dass man dann auf das Zimmer gegangen ist und ausgepackt hat, schon wieder einpacken, abreisen und die Kutschen, wie sie holpern. Schon der Anblick so einer Kutsche macht mich ganz krank. Aber wen interessiert das schon? Wer auf der Welt macht sich denn Gedanken um eine so alte Frau? Ich. Denn ich bin ihr Sohn. Deshalb werde ich von jetzt an für sie sorgen. Du! Maman. Maman, der Gedanke, dass meine Mutter so viel auf Reisen ist. Und auch noch mit einem Theater. Und auch noch mit einem italienischen Wandertheater. Ich weiß, was in den Garderoben der Figurantinnen geschieht. Nach dem Spiel oder zwischen den Akten. Nicht bei uns. Wir sind ein sauberes Theater. Auf der ganzen Welt gibt es kein sauberes Theater. Und ich verbiete es. Du Grünschnabel, was hast du mir schon zu verbieten? Weißt du denn, was das ist? Eine Frau, wenn sie älter wird und älter und immer noch älter. Weißt du denn, wie man sich da an jede Hoffnung klammert? In diesen langen Nächten und auf welche Gedanken man da kommt. Und ihre drei Männer sind längst begraben und ihr einziger Sohn ist so einer wie du, der sich nicht um sie kümmert, sondern vielleicht in die Geschichte eingeht als das größte Ferkel von Europa. Mama. Schau doch das Zimmer an, in dem du mich wohnen lässt. Schau diese niedrige Decke. Hättest du ihnen nicht sagen können, dass sie sie etwas höher machen? Und das Kanapee, auf dem ich sitzen muss. Hättest du nicht vielleicht ein besseres Kanapee in das Zimmer stellen lassen können? Du denkst vielleicht, dass das ein weiches und bequemes Kanapee ist. Aber da täuschst du dich. Ich zweifle, dass du in deinem Leben schon einmal auf so einem harten und unbequemen Kanapee gesessen bist. Wenn du mir nicht glaubst, dann setze dich doch neben mich. Du wirst es schon merken. Nein, neben ihnen will ich nicht sitzen. Siehst du, doch mich lässt du hier sitzen. Ja, nur Schande hast du mir gemacht. Dieser Schmutz, mein Gott, dieser Schmutz. Und nicht nur in diesem Zimmer, sondern wohin mich meine Füße tragen. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Auf den Möbeln, an den Wänden. Sogar im Bett. Kaum, dass deine arme alte Mutter abends ihre Kerze ausgeblasen und die Augen geschlossen hat, fällt dir ein, in was für einen Schmutz du sie sich hast wieder einmal hineinlegen lassen. Und so einem Schmutz hast du mich nun seit 33 Jahren überlassen. Giacomo, warum? Warum bist du so? Ich hätte nie gedacht, dass meine Mutter als Figurantin bei einem Theater. Da wäre es mir lieber gewesen, sie wäre vor 30 Jahren in Dresden an den Pocken. Pfui. Vergib mir. Nie. Dann küss mich wenigstens zum Abschied. Wenigstens auf die Wange. Da, Darf ich dich küssen? Nein. Und wo fährst du hin? Nach Neapel. Jemand, den ich dort kenne, soll Beziehungen haben nach... Ich habe übermorgen eine Vorstellung in Cremona. Ja, wir gehen jetzt auch in die kleineren Nester. Für die Großen sind wir nicht mehr gut genug. Deine Kutsche, gehört sie dir? Nein. Schade. Sonst hätten wir ein Stück zusammenreisen können. Nun, vielleicht das nächste Mal. Leb wohl, Giacomo. Adieu, Mama. Und dann in der Kutsche, nachdem er die Mutter ohne Zögern ihrem schmutzigen Zimmer überlassen hat. Die Schwämme sind nun ausgewrungen. Da schreibt Casanova ein paar Sätze in seinen Memoiren, die er ihrer Düsterkeit wegen dann auch gleich wieder streicht. Zum Beispiel: Hinter meiner Bemühung, in meine Heimat zurückzukehren, liegt natürlich der Wunsch, zu meinen Anfängen zurückzukehren. Und die Begnadigung, nach der ich mich sehne, bestünde darin, noch einmal von vorne. Eine Wiederholung also, schreibt er, als die der Erinnerung entgegengesetzte Bewegung. Ein Verlangen, mich fortwährend zu erinnern, aber in die Zukunft hinein. Aber das streicht er dann auch wieder. Oder er schreibt und streicht. Nicht nur von meinen Sorgen hat die Mutter bei dieser merkwürdigen Begegnung, die ich nun schnell vergessen will, dann nicht mit mir gesprochen. Auch diese Essenz für mein Haar, die sie mir versprochen hat und die mir, wenn auch nicht geholfen, so doch auch wahrscheinlich nicht geschadet hätte. Es ist klar, schreibt er, dass es jetzt nur noch darum geht, mit einiger Kunst einen Abstieg erträglich zu machen, an dessen Ende ganz kunstlos der Tod steht. Hier ist NDR 1. Sie hörten Casanova und die Figurantin von Gerd Hofmann. Es sprachen Casanova, Peter Rogisch, Mutter Brigitte Hornay, Sprecher Dieter Borsche und außerdem Edgar M. Bülke, Peter Danzeisen, Wilfried Elste, Armastin Fühler, Anfred Krämer und Klaus Henner Russius. Regie Walter Adler. Es war eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahre 1981.